Erst gab er sich als einfacher Feldwebel aus, verriet dann jedoch seine wahre Identität und entzog sich den Verhören durch den britischen Nachrichtendienst in Lüneburg, indem er am 23. Mai 1945 eine Zyankali-Kapsel zerbiss. Viele andere Nazis jedoch, wenn auch bei weitem nicht alle, mussten sich juristischen Verfahren stellen. Dabei beriefen sie sich regelmäßig auf das positive Recht des Staatsdieners und der Militärs, also auf die Ausrede, sie hätten nur Befehle befolgt. Mit anderen Worten, man muss seine Pflicht tun, wie brutal auch immer sie sein mag. 9. Ergreifen des Schwertes. Das nicht so starke Geschlecht. Äpfel, Schlangen, Frauen. Der Mann hatte ein Problem. Sein Chef und Vermieter hatte bei aller Toleranz eine klare Regel aufgestellt. Er hatte nichts gegen die FKK-Kultur, welcher der Mann und seine Frau frönten. Er hatte nichts dagegen, dass sie sich nach Belieben an den Früchten und Gemüsen bedienten, die auf dem Grundstück wuchsen. Er wollte nicht einmal Miete von ihnen. Aber dieser eine Baum, der war tabu. Seine Früchte sollten sie nicht anrühren. Eines Tages jedoch überredete eine sprechende Schlange die Frau, von der verbotenen Frucht zu naschen, denn diese werde sie so weise wie den Vermieter machen. Der Mann ließ sich wiederum von seiner Frau überzeugen, ebenfalls davon zu kosten. Plötzlich kam es ihnen komisch vor, dass sie nackt waren. Als der Vermieter sie besuchte, versteckten sie sich voller Scham vor ihm. Daran merkte er, was sie getan hatten, und warf sie aus dem paradiesischen Garten. Zu dem Mann sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Und das Verhältnis zwischen Mann und Frau hatte obendrein sein allererstes Narrativ, das der sündhaften Verführung.